Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Eigentlich wollte Holger Tschukay einen Weg in die klassische Musik einschlagen. Ich selber hatte Kontrabass bei den Berliner Philharmonikern studiert und der Mann erzählte mir so ganz hoffnungsfroh, ja wissen Sie, machen Sie nur schön so weiter, dann kommen Sie auch in ein Orchester. Sie müssen natürlich wissen, dass Ihnen die Violinisten nicht guten Tag sagen werden. Willkommen war Holger Tschukay dagegen auf der Kölner Musikhochschule. Bei Karl-Heinz Stockhausen studierte er in den Jahren 1963 bis 66 Komposition. Hier wurde vieles, was Tschukay bis dahin gelernt hatte, über den Haufen geworfen. Wenn man anfangen will, irgendwas Neues zu machen, dann muss man ganz von vorne anfangen. Und zwar so, als wäre man neu geboren. Das heißt, als hätte man von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung. Man muss alles vergessen und wirklich wieder bis zwei zählen lernen. 1968 gründete er die Band Can. Mit einfachsten Mitteln machte man sich auf den Weg, die Musik neu zu erfinden. Irmin Schmidt an den Tasten und Holger Tschukay am Bass. Mit dabei auch Michael Caroli an der Gitarre, Jackie Liebezeit am Schlagzeug und schließlich Malcolm Mooney am Mikrofon. Später kommt noch jemand dazu, René Tinner als Mann am Mischpult. Auch hier fand die Band jemanden, der ebenso wenig Ahnung hatte, also unverbraucht war. Mit allen Optionen für einen musikalischen Neuanfang. Wenn wir einen Sound kriegen wollen, der was hermacht, dann können wir doch bloß, da müssen wir uns alle reduzieren. Einen Ton, spielen wir diesen einen Ton. Mitte der 70er wird Can schon weltweit als Sensation gefeiert. Nur in den Kassen klingelt es nicht. Bis heute gilt The Can als eine der einflussreichsten deutschen Bands des vergangenen Jahrhunderts. Mit Holger Tschukay ist nun die treibende Kraft gestorben.